Es waren im Wesentlichen drei Punkte, die ich an die Dienstaufsicht bei der Regierung von Niederbayern gemeldet habe. Erstens, Kriminalrat Kreuzeder, der Leiter des Passauer Morddezernats, ermittelt nur, wenn ihn ein Fall interessiert. Alles andere lässt er liegen oder kehrt es unter den Teppich. Zweitens, Kreuzeder ist auch nach seiner Beförderung immer noch ein Alkoholiker. Drittens, Kreuzeder ist unberechenbar und gemeingefährlich, wenn er betrunken ist. Und das ist er immer. Ich hatte diesem Schreiben 5 Aktenordner mit belastendem Material beigelegt, das den zuständigen Ministerialrat eigentlich alarmieren hätte müssen. Trotzdem hat es 7 Monate gedauert, bis aus Landshut eine Reaktion gekommen ist. Nämlich der Ministerialrat Dr. Kopf hat mich zu einer Anhörung einbestellt. Kreuzeder und der Tote im Wald. Kriminalhörspiel von Jörg Kraser. Also, Frau Dr. Merz, das sind ja im Grunde genommen Ungeheuerlichkeiten, nicht, die Sie uns da weismachen wollen. Ja, wenn ich das alles glauben würde, dann müsste ich ja sofort einschreiten. Inzwischen ist alles noch schlimmer geworden, Herr Ministerialrat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Zuletzt hat er sogar versucht, eine Leiche verschwinden zu lassen. Was? Na, also vielleicht nicht ganz verschwinden, aber er hat sie aus seinem Zuständigkeitsbereich entfernt. Wie soll ich das verstehen? Über die Grenze nach Tschechien. Wie lange sind Sie denn schon bei der Polizei? Seit 2 Jahren. Ja, und was haben Sie vorher gemacht? Meine Doktorarbeit. Worüber? Das Ich in der asiatischen Geistestradition. Das sagt mir nichts. In unserer Weltsicht ist das Ich fundamental. Cogito ergo sum. Für die Asiaten ist es Illusion. Ich kann nicht erkennen, wieso Sie das zu einer Tätigkeit im polizeilichen sozialen Dienst qualifiziert. Also, ich habe 1er-Diplom in klinischer Psychologie und war in den 5 Jahren, während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, in der Suchtberatung tätig. In der Suchtberatung? Ich weiß gar nicht, wieso ich mich hier verteidigen muss. Hier geht es doch nicht um mich. Ich habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde über Kriminalrat Kreuzeder eingereicht. Und überhaupt müssten die Unterlagen, die ich Ihnen zugänglich gemacht habe, doch genügen, um diesen Menschen aus dem Polizeidienst zu entfernen. Allein schon die Leberwerte. Jetzt regen Sie sich mal nicht so auf. Das sind in der Tat schwerwiegende Vorwürfe, die Sie da erheben. Und wir befassen uns auch damit, wie Sie sehen. Wieso haben Sie sich denn so ausgiebig mit dem Herrn beschäftigt? Die Akten hat sein früherer Vorgesetzter angefertigt, Kriminalrat Becker. Er hat Kreuzeder als gemeingefährlich eingestuft und mich beauftragt, ihn auf seine Diensttauglichkeit zu untersuchen. Von einer außer Landes geschafften Leiche steht aber in den Akten gar nichts drin. Natürlich nicht! Das ist ja auch erst vor kurzem passiert. Da hat ein Förster im Morddezernat angerufen, dass er im Wald eine Leiche gefunden hat. Mit einem Kopfschuss. An einem Sonntag war das. Der Kriminalrat Kreuzeder hat zwar Bereitschaft gehabt, aber sein Handy war ausgeschaltet. Deshalb hat die Sekretärin mich angerufen, ob ich weiß, wo er steckt. Und ich bin dann zu der Wirtin vom Grauen Raben gefahren, weil dort habe ich ihn vermutet. Was ist denn los? Es hat einen Mord gegeben. Kopfschuss. Am Sonntag? Grüß Gott. Haben denn die Leute überhaupt kein Benehmen? Franz! Franz! Aufwachen! Leck mich am Arsch. Die Frau Merz ist da. Wegen einem Kopfschuss. Wieso ist sie schleicher? Ja, da werden sie jetzt wohl oder übel aufstehen müssen. Auch wenn es bereits mittags ist und draußen die Sonne scheint. Na, dann schreiben Sie das doch einfach in Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde. Der Kriminalrat hat sich in seiner Sonntagsruhe nicht stören lassen, weil der Tag des Herrn ist ihm heilig. Ich werde die Wahrheit hineinschreiben. Kriminalrat Kreuzeder war zu faul, sein Bett zu verlassen, während die Wirtin seines Stammlokals komplett nackt herumgestanden ist und gegrinst hat. Ich grins doch gar nicht. Er hat sich dann doch aus dem Bett bequemt. Aber er hatte eine solche Alkoholfahne, dass ich ihn nicht ans Steuer lassen wollte. Deshalb habe ich mich erboten, ihn zum Tatort zu fahren. Aber das habe ich rasch bereut. Die Stationär ist total unterbesetzt. Weil Sie so viel unter den Teppich gekehrt haben. Da werden dann eben Stellen gestrichen. Ja, soll ich mich tot arbeiten? Ihre Leber wird jedenfalls früher schlapp machen wie Ihr Herz. Haben Sie schon mal einen Kopfschuss gesehen? Woher denn? Ja, da ist der Kopf weiß wie Schnee. Und je nach Patrone kann sie ein bisschen was vom Hirn rausbatzeln. Mahlzeit. Wetten, dass sie speiben? Ich muss ja nicht so genau hinschauen. Na, schon wegen einem Gestank. Bei einer Leiche, die im Freien liegt, sind jede Menge Fliegen dabei. Und die schwirren dann rum und die landen auf einer... Geht's jetzt ganz auf. Ja, das können sie auch hineinschreiben in der Dienstaufsichtsbeschwerde. Kriminalrat Kreuzeder hat Fliegen auf mich gehetzt. Die Straße war dann irgendwann zu Ende. Am Waldrand ist der Förster gestanden, zusammen mit seinem Hund. Er hat sofort losgeschimpft, dass er nie mehr bei der Polizei anrufen wird, wenn er eine Leiche findet, weil er was Besseres zu tun hat, als 5 Stunden zu warten. Der Hund war auch wütend, jedenfalls hat er geknurrt. Wir sind dann noch eine Viertelstunde mit den beiden im Suzuki über Waldwege geholpert und das letzte Stück mussten wir zu Fuß gehen. Kreuzeder hatte nicht zu viel versprochen. Auf der Leiche sind tatsächlich Hunderte von Fliegen gesessen, die wild umhergeschwirrt sind, wie er sich darüber gebeugt hat. Schaut noch im Kopfschuss aus. Wie haben Sie den da hier gefunden? Mein Hund hat den gefunden. Pfui, Rambo, pfui, gehst weg da. Platz. Ja, nicht, dass er noch eine beißt. Ja, beißt du nicht, nein. Jetzt Platz aber sofort. Sie sind von dort hinten gekommen, oder? Von da? Nein. Aber ich kann mir denken, warum Sie das fragen. Ich habe das auch schon gesehen, dass da Spuren sind. Wo kommt man denn da hin? Zu einem Bach. Das sind dann bloß nur ein paar hundert Meter zur Grenze. Ja, kann ich mal Ihr Handy haben, Frau Dr. Merz? Bitte schön. Sagen Sie mal, wie lange wird denn das da noch dauern jetzt? Das kann sich noch Stunden hinziehen. Jetzt muss erst einmal die Spurensicherung kommen. Dann müssen wir noch aufs Revier. Was? Ach, da kriegen Sie jetzt jede Menge Scherereien. Wie? Ja, sowieso. Haben Sie Zeugen? Wofür? Na, dass Sie die Leiche hier gefunden haben. An dieser Stelle. Immerhin gibt es Spuren, da ist noch nichts geklärt. Jetzt hören Sie mal zu. Das ist das Allerletzte. Ich bin da der Förster und sonst gar nichts. Und wenn wieder mal so eine Leiche in meinem Revier liegt, dann frisst sie der Luchs. Das garantiere ich Ihnen. Ihr Revier endet an der Grenze, oder? Sowieso. Ja, dann tragen wir dann einfach wieder rüber. Dann hat sie das auch. Ich bin mir nämlich sicher, dass der von drüber halb rüber geschafft worden ist. Das können Sie doch nicht machen. Jetzt mischen Sie sich nicht auch noch ein. Das ist ungesetzlich. Eine Straftat ist das. Ja, dann machen Sie doch noch mal Anzeige. Aber das wird Ihnen auch nicht am Glauben. Sag ich Ihnen jetzt gleich. Ja, dann packt man an. Die beiden haben dann tatsächlich die Leiche auf die tschechische Seite rübergeschafft. Dabei haben sie sogar ein ganzes Stück durch den Bach getragen, um Spuren zu verwischen. Haben Sie den Vorgang dokumentiert? Ja, wie denn? Der Kreuzeder hat ja mein Handy. Außerdem war ich sowieso durch den Wind. Also vor dem Toten hat es mir gegraust, der Förster hat dauernd geflucht, der Hund hat gebellt, überall waren diese Baumriesen und dann noch diese Fliegen. Also die haben uns ja den ganzen Weg begleitet. Wissen Sie, ich habe normalerweise nichts gegen Fliegen, aber wenn die vorher auf einer Leiche rumgekrabbelt sind und womöglich von deren Blut getrunken haben, dann... Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Also wenn Sie keinerlei Beweismaterial vorweisen können, dann ist... Es ist ja weitergegangen. Kreuzeder hat natürlich die Tschechen auf die Leiche in ihrem Hoheitsgebiet aufmerksam gemacht. Vermutlich durch einen anonymen Anruf. Jedenfalls hat es keine 2 Tage gedauert, dann ist ein Amtshilfeersuchen der Kriminalpolizei Glattau in Passau eingetrudelt. Weil die Leiche vermutlich ein Deutscher war. Das Einschussloch im Kopf hat in etwa zu einem Schussloch in der Seitenscheibe eines Autos gepasst, das in Straßroda gefunden worden ist. Es ist dort auf dem Parkplatz eines Vietnamesenmarkts herumgestanden. Jetzt ist es natürlich darum gegangen, die Leiche zu identifizieren. Von den Nummernschildern her ist es ein Mann namens Krobel aus Fichtelberg gewesen, der Hausmeister von der dortigen Schule. Grüß Gott, Kreuz der Kriminalpolizei Passau. Sind Sie die Frau Krobel? Ja, wieso? Darf ich den Moment alleine kommen? Um was dreht sich's denn? Haben Sie vielleicht einen Schnaps da? Ja, natürlich. Darf ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Ja, bitte. Da schauen Sie aber anders aus auf dem Bild. Rasiert und frisiert. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Naja, dann kommen Sie mal weiter. Aber schön haben Sie es da. Darf es ein Kirschwasser sein? Ah ja, passt schon. Aber schenken Sie doch auch ein Glas allein. Lieber nicht. Vormittags fange ich sowas gar nicht erst an. Ich trinke normalerweise auch erst ab Mittag. Aber als Polizeibeamter muss man immer wieder auf so unangenehme Einsätze. Also besonders schlimm ist, wenn es noch rennt. Aha. Wann haben Sie den Manzlitz gesehen? Mei, da fragen Sie mich jetzt was. Der ist Hausmeister in der Schule, richtig? Ja, warum? Ja, weil er dort seit 3 Tagen nicht mehr war. Haben Sie den nicht vermisst? Mei, vermisst direkt nicht. Der ist ja sowieso dauernd unterwegs. Ja, es könnte nämlich sein, dass er erschossen worden ist. Wieso? Ja, sein Auto steht in Straßruder und im Wald ist er tot gefunden worden. Wir müssen jetzt nach Glattau fahren, damit Sie einen Blick drauf werfen können, ob es auch ist. Nach Glattau? Brauche ich da meinen Ausweis? Ja, auf jeden Fall. Ich muss erst schauen, ob ich den finde. Klangt im Notfall auch der Führerschein? Ah ja, geht auch. Wahrscheinlich fahre sowieso besser ich. Sie schauen ja richtig mitgenommen aus. Und gänzlich nüchtern sind Sie auch nicht mehr. Ach, ich bin so froh, dass Sie das so wegstecken. Meistens sind ja die Angehörigen ziemlich bedient. Manche kriegen einen richtigen Schock. Sie ist dann für uns Polizeibeamte immer mit Scherereien verbunden. Ich habe schon Fälle gehabt, da wäre ein Notarzt drin müssen. Also ein Geschrei und ein Gezeter und Ding und Seil. Und ja, ja, jetzt schauen wir mal, ob er auch wirklich tot ist. Hat Ihr Mann Feinde? Meine Feinde. Die Lehrer mögen alle nicht. Da hat schon Beschwerden gegeben beim Direktor. Aber der will sich mit Max auch nicht anlegen. Der Direktor? Na, wieso denn das? Mei, der Max macht sich über alles Notizen. Alles, was passiert. Damit eine Ordnung in die Schule kommt. Jetzt fahr halt zu, Herrschaftszeiten! Früher, bis den eisernen Vorhang noch gegeben hat, da ist er mal ins Lehrerzimmer und hat die Lehrer nur angestarrt. Ohne, dass er was gesagt hat. Minutenlang. Mit verschränkten Armen, bis alle ruhig waren. Und dann hat er gesagt, wart's nur, bis der Russ kommt. Dann müsst ihr allesamt arbeiten. Er schafft Zeiten, jetzt fahr halt zu. Ja, aber was hat denn der gelernt? Also lesen und schreiben kann er schon. Wenn auch sehr holprig. Und sonst? Gelernt in dem Sinn hat er nix. Aber er war bei der Bundeswehr. Da hat er saufen gelernt. Bei einem Kopfschuss muss der Gerichtsmediziner den Schädel aufsägen und das Gehirn herausnehmen. Das muss er dann aufschneiden, um den Schusskanal freizulegen und die Kugel rauszupflücken. Die einzelnen Gehirnteile kommen hernach in eine Formalinlösung. Der Schädel wird mit Zeitungspapier ausgestopft und wieder zusammengeklebt. Es war also eine Frankenstein-Fassung ihres Mannes, die Frau Krobel in Glattau zu sehen bekommen hat. Oh mein, was ist denn da passiert? Stören Sie sich nicht an diesen Dingen. Für uns ist wichtig, ist dieser Mann Max Krobel? Also wenn Sie mich fragen, das könnte direkt sein. Ja, wir müssen sicher wissen. Na ja, dann müssen Sie unter das durchschauen. Der Max hat nämlich eine Faust eintätowiert, auf der Brust. Dann ist er das. Wissen Sie, was er in Tschechien gemacht hat? Keine Ahnung. Was soll er schon gemacht haben? Ins Puff wird er sein. Hat er Geschäfte gemacht mit Vietnamesen? Pullover hat er sich von denen gekauft. Und Hemden. Alles mit dem Aufnäher Boss natürlich. Mhm. Aber das ist ja alles gefälscht. Ich habe ihm immer gesagt, das ist eine schlechte Qualität, aber das war ihm wurscht. Hauptsache Boss. Er war halt ein Einfallspinsel. Vielen Dank, Frau Krobel. Bitte schön. Sie haben uns viel geholfen. Haben Sie Hunger? Ha? Möchten Sie essen? Nein, danke. Kaffee vielleicht? Ja, ein Kaffee vielleicht. Ich muss noch kurz sprechen mit dem Inspektor. Ist in Ordnung. Na, zdraví. Ihr Tschechen macht das beste Bier der Welt. Ihr seid so sympathisch. Wir haben gutes Bier, ihr gute Polizei. Ja, nein, nix da. Ich kann da nix tun. Ich bin auch gar nicht zuständig. Wir tun alles. Aber es ist schwer. Das Auto ist doch beim Vietnamesen mal gefunden worden. Was sagen denn da die Genossen? Ja, hat niemand was gehört. Kein Schuss. Kann sein Schalldämpfer. Aber der Tisch schaut verdammt noch Profi aus. Ist die Kugel schon untersucht? Ja, ist von Sturmgewehr. Boah, Marke? Kalaschnikow. Na, Kalaschnikow gibt's viel. AK-47. Aber ja, du. Die UCK hat diese Dinger gehabt, du. Diese Rebellenarmee von den Albanern in Kosovo. Hab ich gelesen, diese Schreiben von Europol, aber bei uns sind die Albaner in Praha oder in Böse. Vielleicht noch in Hepp. Ach so. Also bei uns sitzen die in Frankfurt und Berlin, aber die reisen. Also wenn die einen Auftrag kriegen, reisen sie. Ich schicke Ihnen alles. Untersuchung von Google, Untersuchung von Herrn Krobel, auch was Vietnamesen sagen. Nein, das braucht's gar nicht. Ich bin froh, dass ich nicht zuständig bin. Ich sage immer, Leben geht weiter. Jawohl, wie man willst du hier. Was verdienen Sie denn im Monat? 20.000 Kronen sind 830 Euro. Dafür darf ich meinen Kopf nicht halten. Ich halte einen Finger hin. Mittlere Finger. Sauber. Na, Stravi. Na, Stravi. Lass mir mal Ruhe, Gerda. Gerda? Ich bin nicht die Gerda. Was? Wir sind jetzt wieder in Fichtelberg. Wir waren in Glattau. Ich bin die Frau von dem Mann, der erschossen worden ist. Sie haben den ganzen Rückweg geschlafen. Ach so. Frau Krobel, gell? Ja. Entschuldigung schon. Möchten Sie noch mit reinkommen? Ich mache Ihnen einen Kaffee. Na danke, ich muss nur noch passen. Also so können Sie sich sowieso nicht an Steuer setzen. Na, das geht schon. Wie Sie meinen, Herr Inspektor. Wenn Sie Inspektor zu mir sagen, kommen wir immer vor wie der Fernsehonkel. Aber bei uns gibt's keinen Inspektor. Echt? Was sind Sie dann? Kriminalrat. Sie können aber einfach Herr Kreuzeder zu mir sagen. Aber was ich Sie noch fragen wollte, wie sind Sie denn an diesen Mann geraten? Wieso? Ja, gut, ich hab den persönlich nicht kennt, aber wie Sie den so geschildert haben, da wundert mich das schon. Mich auch. Ich hab das schon öfters beobachtet, dass eine Frau, die überhaupt nicht dumpf ist und auch gar nicht sonderlich hässlich. Ja, danke, ist ja sehr nett. Ja, doch, nein, ich meine das jetzt ehrlich, sogar fesch im gewissen Sinne. Ja, das war doch ein grober Herrn. So ist doch. Und einer geistig unterlegen, oder vielleicht nicht. Wie kann denn sowas passieren? Die Frauenbewegung hat die Männer kaputt gemacht. Wenn ein Mann zu mir Tschüssikowski sagt oder ich verstehe genau, was du meinst, na, friert's mich schon. Übrig geblieben sind bloß ein paar Deppen. Und dann hat man als Frau die Wahl. Kaufe mir einen Hund oder heirate ich doch einen Mann. Lass ich mir einen Teppich versauen oder das ganze Leben. Ja, Sie wünschen sich einen Märchenprinz. Nein, nein. Ja, doch. Ein Märchenprinz muss schon sein. Na, jetzt aber raus aus meinem Auto. Für die Fahrt kriegen Sie übrigens eine Erstattung. Da schreiben Sie die Kilometer auf und schicken die Abrechnung ans Mordetanerpasser. Was muss ich denn als Betreff draufschreiben? Mordfall Grobel, Identifizierung der Leiche. Oh, nein! Was haben Sie denn? Nein. Das tut mir jetzt leid. Nein. Soll ich einen Notarzt holen? Nein, ich fange mich schon wieder. Aber wer kann denn sowas gemacht haben? Ja, da müssen wir jetzt die Ermittlungen abwarten. Ich selber habe mit dem Fall ja nichts mehr zum Tor, aber ich habe großes Vertrauen in die tschechischen Kollegen. Ja. Es hat nicht lange gedauert, dann ist wieder ein Schreiben der Kripo von Glattau in Passau eingetrudelt, in dem erneut um Amtshilfe ersucht wurde. Angeblich sei ein Feuerzeug mit den Fingerabdrücken des Opfers auf der bayerischen Seite gefunden worden. Diverse Spuren im Waldboden würden zudem darauf hinweisen, dass der Tote zumindest zeitweise in Bayern gelegen hätte. Kreuzeder ist aber gar nicht erst nach Glattau gefahren, sondern gleich nach Straßruder, wo der Mord passiert ist. Er kannte ja den Chef der dortigen Dorfpolizei schon von einem anderen Fall her. Ihr Kollege aus Glattau hat mich da in einen Fall reingezogen, der mich überhaupt nicht interessiert. Ja, der Tote im Wald. Ich will mich nicht in eure Angelegenheiten einmischen. Ich will damit nichts zu tun haben. Möchten Sie Schnaps? Becherowka? Ja, danke. Zigaretto? Auch nicht. Ich will keinen Streit. Aber der ist doch hier in Straßruder auf dem Parkplatz erschossen worden. Wer hat denn den überhaupt in den Wald geschafft? Ja, glauben Sie vielleicht, ich weiß das nicht. Angeln's? Für Tschechien habe ich keinen Angelschein. Ja, wenn's mit mir sind, brauchen's keinen. Die beiden sind dann tatsächlich an die Kremlna zum Angeln gefahren. Der Polizeichef von Straßruder, der Major Czemczyk, fühlte sich in seinem Büro oft nicht wohl. Er war früher ein Geheimdienstoffizier gewesen und hatte auch immer noch fleißig Wanzen installiert, an diversen Stellen, inoffiziell natürlich, mehr aus Gewohnheit. Aber er hegte den Verdacht, dass er selber auch abgehört wurde. Es war ganz klar ein Auftragsmord. Und zwar war das einer von den Albanern. Und da will ich nichts zum Tor haben damit. Was sollen wir machen, ne? Diese Leute haben gekämpft gegen serbische Polizei und gegen Militär. Die haben beste Waffen und beste Ausbildung. Von Delta Force, was sind amerikanische Elitekämpfer. Und SAS, was sind englische Elitekämpfer. Sind Killermaschinen. Ja, ich kann da erst recht nichts machen. Soll ich jetzt irgendwelche Albaner in Pilsen verhören, oder was? Was sprechen die überhaupt, außer Albanisch? Srpski. Srpski. Also, Serbisch. Ja. Aber reden sie nicht viel, sind nervös und schießen sofort. Ist doch ganz klar, dass Leute jahrelang im Gebüsch gelegen sind und als Heckenschützen auf serbische Soldaten geschossen haben, dass die nachher nicht als Kellner arbeiten. Die haben einen Adrenalinspiegel wie ein Kampfhund. Kollegen aus Praha haben gefischt 50 Leichen aus Orlicsee. Alles Russen. Albaner haben in Praha und in Plzeň die Bordelle, na, wie sagt man? Übernommen. Übernommen, ja. Solang's erschießen Russen, kein Problem. Aber lieben ihre Arbeit. Brauchen's Gefahr und Dampf von Pulver, ja. Machen das jetzt für 1000 Euro. Aber wenn's nicht kriegen, schießen's auch für 100. Ich werde in 3 Jahren pensioniert. Kollege Watzek hat Familie. Was wir sollen machen, ne? Na, diese Banditen trennen ja nie in Erscheinung. Wenn sie irgendwo einen Umschlag ab mit dem Foto und der Adresse von der Zülscheim samt Geld, die arbeiten wie der Geheimdienst. Wir vermuten, Kontaktstelle ist Nachtclub in Plzeň oder Praha. Kann auch sein Herr. Ja, ich fahr da nirgends hin. Im Grunde hat der Fall für Kreuzeder überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Er hat sofort erkannt, dass die Aufklärungschancen nur sehr gering sind und dafür gesorgt, dass er in der niederbayerischen Statistik gar nicht erst auftaucht. Damit war die Sache für ihn erledigt. Ich wundere mich schon, Frau Dr. Merz, mit was Sie sich alles befassen. Sie sind doch im polizeilichen sozialen Dienst. Da gehört doch Statistik nun wirklich nicht zu Ihrem Aufgabengebiet. Ich soll Polizisten betreuen, die in der Krise sind. Kreuzeder ist für mich besonders interessant, weil er außergewöhnlich intelligent und enorm pfiffig ist. Ich will wissen, welche Strategien er, mal abgesehen vom Saufen, zur Stressabwehr entwickelt hat. Und seine Hauptstrategie ist, er drückt sich vor der Arbeit. Nun, das ist ja eine uralte Strategie, nicht? Dafür haben wir inzwischen die Qualitätskontrolle. Eben, die Aufklärungsquote. Die haben jetzt alle im Hinterkopf. Schauen Sie die Entwicklung in München an. Jetzt Moment einmal, ja? München hat eine hervorragende Aufklärungsquote. Das ist die sicherste Großstadt der Welt. Natürlich. Die haben einfach die Schwarzfahrer in die Kriminalitätsstatistik aufgenommen. Bei den Schwarzfahrern ist jede Anzeige gleichbedeutend mit der Aufklärung. Dadurch haben die in diesem Bereich 100%. Und das hat die Aufklärungsquote insgesamt gewaltig nach oben. Die Dunkelziffer kennt niemand, weil die statistisch gar nicht erfassbar ist. Jetzt hören Sie mal, Sie überlassen Sie diese Dinge bitte in unseren Experten und kümmern Sie sich darum, dass die Selbstmorde und die Amokläufe zurückgehen. Ja, dazu müsste ich den Beamten nur empfehlen, es so zu machen wie Kreuzeder. Bitte sehr. Man, es ist ja nicht so, dass er überhaupt nicht mehr arbeitet. Im Fall Krobel hat er sich schön gemütlich auf die Ermittlungen in Fichtelberg konzentriert. Er hat den Direktor von der Schule aufgesucht, wo der Krobel Hausmeister gewesen ist. Immerhin. Was man so hört, war ja Hausmeister bei vielen Lehrern ziemlich unbeliebt. Ja, bei den meisten, ja. Er war ein ungehobelter Mensch, aber dafür mit einem beträchtlichen Selbstbewusstsein ausgestattet. Am meisten hat uns die Schließanlage zu schaffen gemacht. Was für eine Anlage? Anstelle der Schlösser ist eine elektronische Anlage an den Eingangstüren. Und wir haben Karten statt der Schlüssel, mit Chips drauf. Damit kann man die Eingangstüren nur aufsperren, wenn es der Stundenplan erlaubt. Will ein Lehrer außerhalb des Stundenplans in die Schule, muss er das beim Hausmeister beantragen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, diese Anlage hat 30.000 Euro gekostet. Bundespolizei trainiert im Winter in unserer Turnhalle. Da ist der Krobel mal in die Umkleidekabine marschiert und dort sind die an den Kleiderhaken die Pistolen gehangen. Die Tür war natürlich nicht abgesperrt. Das hat er beim Innenministerium gepetzt und daraufhin diese Schließanlage durchgeboxt. Ja, müssen Sie sich denn als Schuldirektor von einem Hausmeister drangsalieren lassen? Ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott, für diese Position ist die Verwaltung zuständig. Außerdem wollte sich niemand, ja ich schon gar nicht, mit ihm anlegen. Er war ja recht kräftig und immer zu Handgreiflichkeiten aufgelegt. Sie haben sicher die Narben auf seinem Kopf bemerkt. Die stammen, soviel ich weiß, von einer Wirtshausschlägerei. Ja, der Obduktionsbericht wird erst übersetzt. Er ist auf Tschechisch. Ach so, ja, das ist ja drüben passiert. Wissen Sie, was er drüben gemacht hat? Das ist allgemein bekannt. Mhm. Der hat ja mit seinen Bordellbesuchen gern renommiert. Wenn Sie da Näheres wissen wollen, müssen Sie in der Bäckerei Blum fragen. Mhm. gerne eine Wurstsemmel. Wurstsemmel, Käsesemmel, Butterbrezel, was Sie wollen. Dann hätte ich gerne eine Wurstsemmel. Gerne. Sind Sie die Frau Blum? Ja. Ja, Kriminalpolizei. Ich wollte Sie was fragen wegen dem Herrn Krobel. Mei. Na, aber machen Sie ruhig weiter mit der Wurstsemmel. Der arme Herr Krobel. Man hat mir gesagt, er hätte hier im Laden mit seinen Puffbesuchen angegeben. Wir möchten nämlich wissen, was er drüben gemacht hat. Naja, ein bisschen ein Angeber war er schon. Aber wenn Sie da genaueres wissen wollen, dann müssen Sie seinen Neffen fragen. Der war öfters mit drüben. Wie heißt denn der? Roland Krobel. Der ist allerdings zuckerkrank und kann gar nicht mehr mitmischen. Aber sein Onkel hat ihn mitgenommen zum Zuschauen. Das hat ja noch alles erzählt. Naja, mir weniger. Die anderen Kunden hat er es erzählt. Jedenfalls, wenn junge Madeln dabei gewesen sind, der alte Saubär. Da ist er öfter rumgestanden, am Nachmittag, hat sein Leberkässemmel gegessen und damit geprahlt, dass sein Wenzilaus ihn niemals im Stich lässt. Mir tut bloß der arme Roland leid. Wieso? Den armen Kerl hat er doch nur mitgenommen, weil der Frührentner ist und einen Rentnerausweis hat. Damit gibt's nämlich eine Ermäßigung im Puff. Natürlich nur nachmittags. Die inserieren das doch im Bayerwald-Kurier. Ja, hat er einer da keine Kunden vertrieben mit seinen Erzählungen? Ach, ja, die haben ihn doch alle kannt. Die meisten haben gelacht. Aber mir wär's natürlich lieber gewesen, er hätte sich andere Themen ausgesucht. Haben Sie zufällig die Adresse von diesem Neffen? Ja, der steht bestimmt im Telefonbuch. Sagen's, bezahlen Sie die Wurstsemmel jetzt noch? Na, wieso nicht? Na, wenn Sie von der Kripo sind. Mein Beileid, Herr Krobel. Was? Mein Beileid. Wieso? Na, Ihr Onkel ist doch gestorben. Ach so, wegen dem. Dabei kannst du die Musik ein bisschen leiser machen, man versteht ja nichts. Erinnern wir uns? Glaub nicht. Ich bin wieder Kripo in Passau. Ach so? Sie waren doch öfters mit Ihrem Onkel in Straschruder. Ja, mei, was heißt öfters? Ist der da immer nur ins Puff oder hat der auch andere Sachen gemacht? Ich weiß nichts. Naja, als Ärztin natürlich, dass sie nichts verraten wollen, aber jetzt ist er ja schließlich tot. Da kann er eh nicht mehr belangt werden. Ich weiß trotzdem nichts. Er hat ein großes Auto gehabt, in das viel reinpasst. Aha. Naja, jetzt tun sie nicht so. Sie sind doch selber oft in dem Auto mitgefahren. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab meine Rente, ich brauch nix. Ich will einer ja auch nix anhängen. Mich interessiert nur, warum er erschossen worden ist. Na, also, dass man mal einen Kofferraum voll macht mit Zigaretten, das machen hier viele. Die kosten ja drüben weniger wie die Hälfte. Die sind hier bloß so teuer wegen der Steuer. Hat er im großen Stil Zigaretten geschmuggelt? Ja, mei, was heißt groß? Geredet wird viel. Es ist mal ein Artikel im Bayerwald-Kurier gestanden, dass ein LKW genügt. Wenn du einen LKW Zigaretten nach England bringst, aus der halbe Million. Da gibt's viele, die das juckt. Aber ich habe ihm immer gesagt, Onkel, wenn du sowas machst, dann bieselst du den Russen an den Zaun. Und den Vietnamesen bieselst du auch an den Zaun. Das sind alles keine Spaßvögel. Er hat ja den einen LKW-Führerschein gehabt. Ich glaube nicht. Ja, 6 oder 7 Tonnen darf man doch mit dem Dreier fahren, oder? Wann war die Schleier fahren da? Hat der keine Angst gehabt, dass ihn die da wischen? Ja. Erstens kennt ja jeder denen ihre Autos und Einheimische kontrollieren die sowieso nicht. Da könnten die sich ja in keinem Bierzelt mehr blicken lassen. Allerdings. Er ist dann doch nochmal nach Straßruder gefahren, der Kreuzeder. Dort hat er von einem anderen Fall her den Besitzer des Gentleman Club gekannt. Dessen Vorstrafenregister hat ihn hoffnungsfroh gestimmt, dass er sich in der Geschäftswelt des Grenzlands auskennt. Der Mann hat sich auch an ihn erinnert und ihm gleich unaufgefordert einen Whisky eingeschenkt. So, der geht aufs Haus. Ja, danke schön. Und wie läuft's, Geschäft? Schlecht. Schauen Sie sich doch um. Die schönen Frauen gehen alle nach München, Wien oder Amsterdam. Uns bleibt doch nur der Schrott. Also die, die da sitzen, schauen doch ganz passabel aus. Ja, weil es dunkel ist. Ich hab die Birnen auswechseln müssen. So wie lauter Energiesparlampen. Aber alles nach Vorschrift. Das Gesetz ist mir heilig. Natürlich. Kennen Sie den? Na, freilich. Der ist doch sogar in der Zeitung gewesen. Aber die haben ein besseres Foto gehabt. War der schon mit der Herrin? Kann sein, kann auch nicht sein. Spielt das denn eine Rolle? Vielleicht. Schauen Sie, Herr Kriminalrat, in Straßruder gibt es 17 Bordelle. Wieso soll der sich ausgerechnet hierher verirrt haben? Weil er vom Bayerischen Wald war. Und weil Sie auch ein Weidler sind. Und ein Weidler geht immer dahin, wo Weidler sind. Naja, also, falls er mal hier war, dann hat er sich nicht daneben benommen. Weil sonst würde ich mich an ihn erinnern. An Sie habe ich mich sofort erinnert. Wir haben in Bayern übrigens ein Gesetz, wonach Freier, die es mit Zwangsprostituierten treiben, bestraft werden können. Ja, aber ich kenne keine Zwangsprostituierten. Was soll das sein? Hier arbeiten nur Frauen, die ihrer, wie soll ich sagen, ihrer natürlichen Bestimmung folgen. Ja, wie kann der Befragung starten? Ich kann mir alle ihre Gäste vorknüpfen. Heute, morgen, übermorgen. Ja, wir sind hier in Tschechien. Ja, ich habe eine Amtshilfeersuchung in der Tasche. Damit kann ich mich hier festsetzen, bis niemand mehr ihre Energiesparlampen bewundert. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich will wissen, wem der Grobel in Straßruder in die Quere gekommen ist. Fragen Sie doch unsere Polizei. Die wissen immer alles. Die haben aber Angst. Ja, wer hat das nicht? Sie zum Beispiel. Ja. Sie sind kein Beamter. Sie leben eigentlich von 830 Euro im Monat wie Ihre Freund auf dem Revier. 830 Euro. Also sagen wir mal, das ist das Grundgehalt, ne? Und wie viel legen Sie noch drauf? Gar nichts. Herr Kriminalrat, dieser Club, der gehört mir nicht mehr. Ich habe verkauft. Ich bin nur noch der Geschäftsführer. Freiwillig. Wenn Ihnen jemand eine Pistole an die Schläfe hält, dann wissen Sie, dass er nicht diskutieren will, oder? Wieso sind Sie dann überhaupt nicht hier? Ja, Dach über dem Kopf. Ich werde beschützt. Haben die Vietnamesen auch ein Dach über dem Kopf? Woher soll ich das wissen? Kommen hier gar her? Manchmal, seit die hier den Vietnamesen-Tarif kriegen, 40% Rabatt. Wieso? Erstens, kommen die immer in Scharen. Da gibt's schon mal Gruppenermäßigung. Und zweitens brauchen die weniger Zeit. Das hat sich so herauskristallisiert. Gibt's auch Kunden, die noch was anderem fragen? Ja, fragen schon, aber also Drogen gibt's bei mir nicht. Und Waffen auch keine. So was lasse ich mir gar nicht erst ein. Ich leg mich doch nicht mit der Justiz an. Und dass einer einen Vertrag machen will? Für einen Umzug? Na, da fällt bei mir der Vorhang. Aber Sie haben doch Verbindungen zu den Russen. Schauen Sie, die Russen sind an Umzügen nicht mehr sonderlich interessiert. Die Albaner haben die Preise kaputt gemacht. Für 1.000 Euro macht nicht einmal mehr ein Weißrusse oder ein Ukrainer den Finger krumm. Wie kommt man denn an die Albaner ran? Das fragen Sie mich. Ich mache einen Bogen um die Albaner und die Russen. Die vertragen sich nicht besonders. Ja, aber Anfragen kriegen Sie. Natürlich. Was glauben denn Sie, was da für Clowns daherkommen? Nach diesem Gespräch hat sich Kreuzeder wieder im grauen Raben verkrochen. Jedenfalls war er tagelang nicht mehr im Büro. Seitdem er gewusst hat, dass ich mich mit der asiatischen Geistestradition beschäftigt habe, hat er seine Wirtshausaufenthalte als Meditieren bezeichnet. Man muss auf den Grund schauen, war seine Rede. Und damit war natürlich der Grund des Weißbierglases gemeint. Den sieht man schließlich erst, nachdem man das Glas geleert hat. Wie ich ihn im Grauen Raben aufgesucht habe, hat er schon zahlreiche Meditationsrunden hinter sich. Und im Fernseher ist eine Faschingssendung gelaufen. Dabei war es Hochsommer. Es war alles sehr merkwürdig. Immer wenn der Ferdl ins Schlafzimmer gekommen ist, hat seine Frau schon im Nähebett gewartet. Aber Ferdl hat sich gedacht, der schönste Körper hier drin, ist doch der Heizkörper. Bei seiner Frau hat der Ferdl keinen mehr hochgekriegt. Da hat er im Stall geschafft. Was ist denn das? Fasching. Mitten im August? Das ist ein Video. Und sowas schauen Sie sich an. Das heißt immer, dass sie die Leute im Fasching maskieren. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Warum haben sie denn ausgeschaltet? Weil ich mit Ihnen reden muss. Ich fühle mich nämlich schuldig. Sie? Jawohl. Ich habe zumindest eine Mitschuld daran, dass Sie immer noch Ihre Position bekleiden. Beziehungsweise, Sie sind ja sogar zum Dezernatsleiter aufgestiegen. Dabei sind Sie für den Polizeidienst völlig untragbar. Sie gefährden die öffentliche Sicherheit. Und ich, dämliche Kuh, habe seinerzeit in meinem Gutachten Verständnis für Sie eingefordert. Ich habe Ihre Sauferei und Ihre Arbeitsscheu als Abwehrreaktion eines hochintelligenten und hypersensiblen Menschen auf die Welt des Verbrechens beschrieben. Dabei ist genau umgekehrt. Was ist umgekehrt? Es geht nicht um die Welt des Verbrechens. Wir haben es mit der verbrecherischen Welt zu tun. Was soll denn jetzt das wieder heißen? Jetzt nehmen wir uns den Fall Krobel. Da schaut alles nach einem Profikiller aus. Die Vorgehensweise, die Waffe. Auf diesem Gebiet ist der Markt seit einiger Zeit überschwemmt. Die Preise sind im Keller. Aber wo kommen sie denn alle her? Diese Hitmacher. Da waren Bergbauern, die im Kosovo mit Vorderladern auf Serben geschossen haben. Wer hat ihnen die ganzen modernen Waffen in die Hand gedrückt? Wer hat ihnen der Geheimdienst Logistik beigebracht? Wie die amerikanische Außenministerin im Fernsehen verkündet hat, das war jetzt das Teil, das noch in unserem Puzzle gefehlt hat. So wie gewusst, jetzt ist Frieden. Jetzt gehen alle diese Killerkommandos zum Arbeitsamt. Und da kriegst du dann zu hören, ja, momentan haben wir nichts für sie. Aber kommen sie in 4 Wochen wieder? Wenn aus Untergrundkämpfern Auftragskiller wären, müssen sie hinter Schloss und Riegel. So einfach ist das. Es gibt keine Spuren, es gibt nichts. Das Einzige, was es gibt, ist eine Kugel aus einer AK-47, wenn sie denen nicht zu nahe kommen. Wenn Sie sich davor fürchten, in diesem Milieu zu ermitteln, dann quittieren Sie gefälligst den Dienst. Oder lassen Sie sich zumindest versetzen. Schreiben Sie halt Parksünder auf. An den Albanern haben Sie schon die Sonderermittler aus Den Haag und Brüssel die Zähne ausbissen. Aber das hat es doch immer schon gegeben. Schon im Mittelalter sind aus Landsknechten Räuberbanden worden, wenn der Krieg aus war. Ja, aber heute werden die von sogenannten Eliteeinheiten zu Heckenschützen und Terrorkommandos ausgebildet. Und was die nachher machen, da noch fragt keiner. Das war doch mit Al-Qaida schon das Gleiche. Die haben sich von den Amis aufpäppeln lassen, um die Russen aus Afghanistan rauszuschmeißen. Und jetzt haben wir den Salat. Kommt der Ferdl im Schlafzimmer mit einem Schaf unterm Arm und sagt, mit dieser Ziege habe ich dich jahrelang betrogen. Herr Kriminalrat Kreuzeder, wie Sie wissen, habe ich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie angestrengt. Aber wenn Sie anstelle zu ermitteln nur noch Faschingssendungen schauen, dann sehe ich mich zu anderen Maßnahmen gezwungen. Dann wird es Zeit, über eine Einweisung in der Fachklinik nachzudenken. Ja, haben Sie denn den Büttenredner nicht wiedererkannt? Wieso? Er war natürlich ziemlich blass, wie Sie ihn im Wald gesehen haben. Und auch ein bisschen verdeckt. Durch die vielen Fliegen. Frau Krobel. Psst. Ich kann Sie leider nicht hereinbitten, weil ich habe einen Besuch. Mhm. Ja, ich schaue, dass ich es kurz mache. Ich habe bloß ein paar Fragen. Ja. Waren Sie eigentlich auf der Prunksitzung von den Fichtelberger Narren, wo Ihr Mann die Büttenrede gehalten hat? Nein. Ja, aber das Video kennen Sie. Welches Video? Die Fichtelberger Narren machen immer Videos. Von mir aus? Ihr Mann hat mehrere Narben auf dem Kopf. Mit wem hat er den da gerauft? Ach, das ist schon Jahre her. Ja, können Sie sich nicht trotzdem erinnern? Das ist außerdem alles geklärt, weil da hat es eine Gerichtsverhandlung gegeben. Ja, und was ist dabei gegangen? Um Körperverletzung. Ja, da gibt's sicher Gerichtsakten. Ist ja in Deckendorf verhandelt worden, oder? So viel ich weiß, ja, aber da brauchen Sie gar nicht nachschauen. Das hat einen Freispruch gegeben, weil Aussage gegen Aussage gestanden ist. Nein, ich lass mir die Akten einmal schicken. Ach, das können Sie sich sparen. Das war doch alles lächerlich. Der Max hat im Kirchenchor gesungen. Haben Sie das gewusst? Nein. Also, die haben eine Probe gehabt. Im grünen Baum, der Kirchenchor. Das Fenster ist offen gestanden, sodass man sie auf der Straße singen gehört hat. Dann ist der Kandelbauer vorbeigegangen, sieht den Max, klettert durch das offene Fenster, stürzt sich auf ihn drauf und fängt sofort an zu raufen. Vorm Chor? Vor dem Chor. Ja, aber Sie haben doch gesagt, da ist Aussage gegen Aussage gestanden. Weil sich vor Gericht natürlich niemand an irgendwas hat erinnern können. Alle haben es ausgesagt, dass sie nichts gesehen haben. Ja, ist denn dieser Kandelbauer so beliebt? Beliebt und gefürchtet. Er ist ja ein Metzger. Aber ich muss mich jetzt wirklich um meinen Besuch kümmern. Ja, ja. Ja, aber einen Grund muss er doch gehabt haben, dass er mit ihrem Mann gekrauft hat. Das war wegen nix. Genau genommen ist es nur um eine Genehmigung gegangen. Der Kandelbauer wollte ein Wirtshaus bauen und dafür hat er die Zustimmung von den Nachbarn gebraucht. Aber der Max hat gesagt, er braucht kein Wirtshaus neben dem Haus. Das hat den Kandelbauer einfach narrisch gemacht. Also. Nein, Moment, nur ein bisschen da bleiben. Aber da ist doch ein Wirtshaus neben Ihrem Haus. Ja, aber da ist jetzt ein kleines Häusl dazwischen. Das hat der Kandelbauer hingestellt, damit er praktisch sein eigener Nachbar ist. Das war dann schon später. Das ist schlau. Und Ihr Mann hat sich das einfach so bitten lassen. Tja, was sollte er denn machen? Er hat ja gar nichts dagegen tun können. So, jetzt muss ich aber wirklich. Na ja. Danke jedenfalls. Ja, ist schon gut. Schatzi, ich komm schon. Natürlich ist der Kreuzeder sofort in das Wirtshaus gegangen. Ein Weißbier und ein Obstler. Bitte sehr. Danke. Okay. Herr Kandelbauer, haben Sie das mitgekriegt, dass Ihr Nachbar nicht mehr unter uns weilt? Ist er sogar schon in der Zeitung gestanden. Wie haben Sie sich denn mit Ihrem Vertrauen? Sind Sie von der Polizei? Ja, Kripo. Bossau. Überhaupt nicht habe ich mich mit ihm vertrauen, weil er ein blöder Hund war. Warum? Sie haben doch sogar mit ihm gerauft. Da weiß ich nichts. Es hat sogar Gerichtsverhandlung gegeben. Da ist nichts bei rausgekommen. Um was geht's denn? Glauben Sie, ich hätte mit seinem Tod was zum Tor? Wir prüfen alle Möglichkeiten. Mich hat der Kerl überhaupt nicht mehr interessiert. Das war eher umgekehrt. Der hat zu mir mal gesagt, das kostet eher 500 Euro und ich bin nur mehr als Dünger zum Braucher. 500? Haben Sie da Zeugen? Zeugen nicht in dem Sinn. Seine Frau war halt dabei. Aber das zählt nicht. Die hätte ihn bestimmt nicht hingehängt. Sie schon wieder. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich Besuch habe. Das macht nichts. Mir schon. Kommen Sie anders mal wieder. Ja, ich kann Sie aber haften lassen. So ist es nicht. Sie können gar nichts. Haben Sie einen Haftbefehl? Den brauche ich zunächst gar nicht. Den kann ich mir auch später besorgen. Was ist denn los? Ach, gar nichts. Der Herr ist von der Polizei. Es geht immer noch um den Max. Grüß Gott, Herr Borkhammer. Ja, grüß Gott. Sie kennen sie schon länger. Das ist doch nicht verboten, oder? Nein, es ist nur interessant. Aha. Und wieso? Für uns ist es immer wichtig, wem der Herr Grubel im Weg gewesen sein kann. So. Also, mir jedenfalls nicht. Der war doch sowieso nie daheim. Genau. Aber wenn er da war, hat er seine Frau schlecht behandelt. Ich würde sagen, er hat sie überhaupt nicht mehr behandelt. Oder, Resi? Von dem her kann man das schon so sagen. Der hat sich sein Vergnügen im Puff gesucht. Das war allgemein bekannt. Außerdem habe ich sowieso nur während der Mittagspause Zeit und da war er nie zu Hause. Ja, genau. Wieso nur in der Mittagspause? Weil ich verheiratet bin, wenn Sie es genau wissen wollen. So, jetzt muss ich aber gehen. Grüße, Pfirti. Geh, bleib doch noch, Norbert, bitte. Der Herr Kriminalrat ist sicher gleich fertig. Ist er nicht. Siehst du das? Mit der Polizei will ich nichts zum Tor haben. Ich zahle meine Steuern, bin trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu. Bei mir ist alles in Ordnung, gell? Also, adios und servus. Ja, ja, witzig. Aber vielleicht brauche ich sie noch, Herr Borkammer. Besser nicht. Schatzi! Ach, den haben sie mir jetzt verjagt. Ja, dafür bin jetzt ich da. Ungern. Ich hab mich ein bisschen mit ihrem Nachbarn unterhalten. Aha, ah, ja? Ja, ihr Mann hat es nie verwunden, dass der Kandelbauer am Ende doch noch sein Wirtshaus baut hat. Der Max war ein Streithansel. Allerdings. Außerdem war der dauernd drüben bei den Tschechen. Und da hat er bald spitz gekriegt, dass es dort ganz billige Auftragsmörder gibt. Meinen's? Sie haben das doch gewusst. Ich? Ja, Sie waren doch dabei. Wie er dem Kandelbauer verkündet hat, dass er ihm nur 500 Euro kostet, wenn er ihn verrammt. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, wie man schon denkt. Aber, ja, es kann gut sein. Der Max war immer schon ein Schnäppchenjäger. Frau Grobel, Sie sind Ihrem Ex-Mann an Intelligenz überlegen. Mhm. Offensichtlich haben Sie es eine Weile sogar genossen, so einen rabiaten Gesellen an Ihrer Seite zu haben. Aber irgendwann war er Ihnen dann doch lästig. Zuletzt hat er mich doch gar nicht mehr angelangt. Ja, da ist doch schon alles auf eine Scheidung rausgelaufen. Und Sie haben sich das ganz leicht ausrechnen können, wenn er den Kandelbauer so billig verrammt. Dann wird er bei einer Scheidung auch den sparsamsten Weg, so ein Schnäppchenjäger. Ja, dann wären Sie die Nächste gewesen. Und deshalb sind Sie ihm zuvorgekommen. Davon weiß ich nichts. Kann man sehen, Ihr Mann war ja so ein Angeber, den haben Sie doch ganz leicht aussuchen können. Dann haben sie einfach den Umschlag aufgemacht, wahrscheinlich über einen Dampfkochtopf. Und haben das Foto vom Kandelbauer mit einem Foto von ihrem Mann vertauscht. Mit der Adresse hinten drauf natürlich. Auf diese Weise hat ihr Mann seine eigene Ermordung in Auftrag gegeben. Und auch noch selber bezahlt. Das haben sie sicher fein ausgedacht. Sie haben sich das fein ausgedacht. Angenommen, sie hätten recht. Wie wollen sie denn sowas beweisen? Warten Sie nur ab. Wenn Sie auf ein Geständnis hoffen, dann müssten Sie mich schon foltern. Und das ist nicht erlaubt. Ihr Gewissen wird Sie quälen. Mein Mann hat mich auch gequält, Herr Kriminalrat. Wir schauen ja auf Finger. Ich bin keine Schnäppchenjägerin, falls Sie das meinen. Das ist nicht meine Welt. Irgendwann machen Sie einen Fehler und Sie begegnen einem Mann, dem Sie vertrauen, und schon verplappern Sie sich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn Sie jetzt reinen Tisch machen, kriegen Sie mildernde Umstände. Kein Interesse, Herr Kriminalrat. Ich habe nichts zum Sagen. Gar nichts. Kreuzeder hat den Fall abgehakt. Das reimen Sie sich doch alles bloß zusammen. Für mich zählen letztlich nur Beweise. Er schreibt zwar schon lange keine Ermittlungsprotokolle mehr, aber er hatte oft ein Tongerät dabei. Das hat er ab und an der Sekretärin gegeben und die hat damit den Computer gefüttert. Jetzt hat er auch damit aufgehört. Er macht nichts mehr. Ja gut, ab und zu taucht er noch im Dezernat auf, schimpft auf die kaputte Kaffeemaschine und verschwindet wieder. Also wenn ich Sie recht verstanden habe, dann hat sich die Tat sowieso nicht auf bayerischem Hoheitsgebiet ereignet. Kriminalrat Kreuzeder war nur im Rahmen eines tschechischen Amtshilfeersuchens tätig. Wollen Sie damit sagen... Ich sag gar nichts. Aber ich kann Ihnen sagen, was der Minister mir sagen wird, wenn ich ihm das alles vortrage. Der Minister? Ja, er wird sagen, warum erzählen Sie mir das alles, lieber Herr Kopf? Unsere Leute sind doch brav und unsere Polizei ist tüchtig. Niederbayern steht in der Kriminalitätsstatistik besser da wie der Vatikan. Ja, was wollen Sie denn noch? Herr Ministerialrat, mir bleibt die Spucke weg. Kreuzeder und der Tote im Wald. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Kreuzeder, Sigi Zimmerschied. Psychologin Luise Kinseer, Frau Grobel Michaela May, Dr. Kopf Christian Alexander Rogler, Barkeeper Wilfried Hochholdinger, Kommissar Wacek Michael Sikora sowie Maria Peschek, Martin Engler, Felix von Manteuffel, Marian Funk, Christian Gaul, Lena Vogt, Robert Frank, Peter Weiß und Hermann Leppich. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Hörspielmusik Martin Engler und Dieter Fischer. Mitwirkende Gesangsgruppe Obermeier, Joe Bauer und Dieter Fischer. Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.